Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 17. So habe ich Grund, mich über alles zu freuen, was Christus Jesus durch mich in meinem Dienst für Gott getan hat. Gott segne dieses Wort. Dienen. In diesem Bibeltext hier aus dem Römerbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, zu dienen, genauer gesagt Gott zu dienen. Und Paulus spricht eben hier über seine Freude, die er hat, als Jesus Christus zu dienen. Und das ist eben auch unsere Einladung zu überlegen, wir, die wir Jesus Christus folgen, wie wir ihm dienen können oder was er vorhat in seinem persönlichen Plan und Zeitraum für unser Leben. Und es ist nicht etwas, damit wir irgendwas erreichen oder dass Gott uns mehr liebt oder dass wir irgendwie unsere Erlösung verdienen. Nein, alle wir, die wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen, uns von der Sünde abwenden, sind schon erlöst. Der Heilige Geist hat uns das bestätigt. Und die Bibel sagt uns das auch im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Und wir haben eben somit unsere Herzen, die Christus zugewandt sind, die Möglichkeit, weil wir Gott lieben, unseren Jesus Christus lieben, aus dieser Herzensangelegenheit, dann eben wollen wir Gott dienen, so wie er uns das zeigt und wahrnimmt. Und Paulus ist ein Beispiel, wenn ihr reingeht in die Apostelgeschichte und schaut, wie unser Jesus Christus in und durch Paulus wirkt. Saulus wurde Paulus, ja, als Gott ihn, als Christus ihn direkt ruft. Und es hat dann eben eine Zeit auch gedauert, viele Jahre, 10 Jahre oder mehr, bevor nach diesem Ruf, bevor er dann in Aktion trat, ja, also seine Missionärsreisen, Paulus Missionärsreisen, die erste, zweite und dritte Missionärsreise, ist alles in der Apostelgeschichte, liest das mal nach, und dann seine letzte Reise nach Rom, und schaut mal, wie Jesus Christus da in und durch ihn wirkt und wie Paulus Christus dient. Und das ist diese Freude. Und nehmt euch noch mal zu Herzen und zur Kenntnis, dass oftmals Paulus wirklich die schwierigsten Situationen und Hürden zu überwinden hatte. Das kann man in eigener Kraft gar nicht tun. Und viele seiner Briefe sind auch aus dem Gefängnis heraus geschrieben worden. In verschiedensten Gefängnissen, ja. Und in Situationen, die so schwierig waren, da sehen wir in seinen Briefen diese Freude, Christus zu dienen, ausgedrückt. Also Paulus ist ein jemand, den er ist also Bruder in Christus, der uns als auch als Vorbild dienen kann, wo wir eben verstehen, dass diese Freude, Christus zu dienen und auch deine Dankbarkeit ausgedrückt ist. Besonders in seinen Briefen, ja. Also aus der Apostelgeschichte raus ist die Geschichte der frühen Kirche, der frühen Glaubensgemeinde, ja, der Menschen, die Jesus Christus zugewandt sind, ja, nachdem der Heilige Geist, Christus uns den Heiligen Geist geschickt hat. Und dann eben in Paulus' Briefen. Und Paulus' Briefe sind so wichtig für uns alle, wenn wir die Bibel verstehen wollen. Das Alte Testament und vor allem aber auch, wer Jesus Christus ist. Das, und was Jesus Christus ihm auch offenbart hat, dass wir, er hat also, Gott hat durch Paulus ziemlich das halbe Neue Testament niedergeschrieben. Ja? Und wir können so viel lernen, aber auch besonders über die Person von Paulus und vor allem auch die Freude, die sich ausdrückt in seinen Briefen. Es ist schon erstaunlich. Also geht mal rein in den Römerbrief, Kapitel 15. Ja, das ist eben der, Paulus schreibt, warum er den Brief geschrieben hat. an die römische Glaubensgemeinde. Und ja, wir beten, wir hoffen, dass diese Freude, die er hat, eben auch uns motiviert, in der Bibel tagtäglich zu bleiben und mehr zu lernen und in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen. Und darauf kommt das an. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst, dir zu dienen. Und wir beten, dass wir alle mit Herzen, die dir zugewandt sind, zu dir kommen, mit Freude dir dienen. Nicht um irgendwas zu erreichen oder dass du uns mehr liebst oder damit du, oder ja, ich tue dies und du tust dann das. Nee, das ist falsch, sondern einfach, weil wir dir dienen wollen und du wirst uns den Weg zeigen. In unserer persönlichen Beziehung und auch den perfekten Plan und Zeitrahmen. Und wir verstehen auch, dass es manchmal auch Perioden gibt und Zeiträume, wo du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und uns vorbereitest, für was du uns dann eben nutzen willst und wirst. Und hilf uns dann auch diesen Zeitrahmen nicht nur zu respektieren, sondern auch wahrzunehmen und auch mit Freude dir zu begegnen. Und darauf kommt es an. Hilf uns in all diesem, in eigener Kraft können wir gar nichts tun, lieber Jesus. Bitte hilf uns. Wir danken dir und lieben dich und beten dies. In deinem geheiligten Namen, in Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.